Erster, ich konnte zu euch nicht wie zu geistlich reifen Menschen sprechen, sondern ich musste mit euch wie mit Unmündigen reden, die noch am Anfang ihres Glaubens stehen. Zweiter, ich gab euch nur Milch statt fester Nahrung, weil ihr für schwere Kost noch nicht bereit wart und es leider auch heute noch nicht seid. Dritter, ihr verhaltet euch immer noch wie Menschen dieser Welt, da es unter euch Eifersucht und Streit gibt, was zeigt, dass ihr nicht geistlich handelt. Vierter, wenn einer von euch sagt, dass er zu Paulus gehört und ein anderer behauptet, er gehöre zu Apollos, dann handelt ihr wie ganz gewöhnliche Menschen. Fünfter, wer ist denn Apollos oder Paulus? Wir sind nur Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, so wie der Herr es jedem von uns ermöglicht hat. Sechster, ich habe die Samen gepflanzt und Apollos hat sie gegossen, aber Gott allein hat dafür gesorgt, dass alles gewachsen ist. Siebter, deshalb ist weder der wichtig, der pflanzt, noch der, der gießt, sondern allein Gott, der das Wachstum bewirkt. Achter, wer pflanzt und wer gießt, arbeiten zwar zusammen, aber jeder wird von Gott einen eigenen Lohn erhalten, der seiner persönlichen Arbeit entspricht. Neunter, wir sind Gottes Mitarbeiter, während ihr Gottes Ackerfeld und sein Bauwerk seid, an dem wir gemeinsam arbeiten. Zehnter, Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich wie ein erfahrener Baumeister das Fundament legen konnte, auf dem nun andere weiterbauen. Elfter, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, welches bereits gelegt wurde, nämlich Jesus Christus selbst. Rasse 12. Wenn nun jemand auf diesem Fundament baut, kann er dafür wertvolle Materialien wie Gold oder Silber oder einfache Dinge wie Holz und Stroh verwenden. 13. Am Tag des Gerichts wird die Qualität der Arbeit jedes Einzelnen sichtbar werden, weil das Feuer prüfen wird, was das Werk wirklich wert ist. 14. Wenn das Werk, das jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, das Feuer übersteht, wird dieser Mensch einen Lohn empfangen. 15. Falls sein Werk jedoch verbrennt, wird er einen Verlust erleiden, obwohl er selbst gerettet wird, so wie man jemanden aus einem Feuer rettet. 16. Wisst ihr denn nicht, dass ihr gemeinsam der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? 17. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, wird Gott ihn vernichten, denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr. 18. Keiner sollte sich selbst betrügen, denn wer sich in dieser Welt für weise hält, muss erst töricht werden, um wirklich weise zu sein. 19. Die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Unsinn, denn in der Schrift steht, dass Gott die Klugen mit ihrer eigenen List fängt. 20. An einer anderen Stelle heißt es, dass der Herr die Gedanken der Weisen genau kennt und weiß, dass sie völlig wertlos sind. 21. Deshalb sollte niemand stolz auf Menschen sein, da euch bereits alles gehört, was Gott euch geschenkt hat. 22. Egal ob Paulus, Apollos oder Kephas, die Welt, das Leben oder der Tod, die Gegenwart oder die Zukunft, alles gehört euch. 23. Ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott, so dass alles in einer göttlichen Ordnung steht.